Die heutige Konserve wird Ihnen präsentiert von Konservenradio Dosenhausen. Konservenradio Dosenhausen, der Premium-Podcast. Denn hier ist Seichtheit auch Programm. Herzlich willkommen hier im Energiestudio des Konservenradio Dosenhausen. Ihr hört Konserve Nummer 211, mein Name ist Andreas und seichte Audiounterhaltung ist Programm. Neues Jahr, neues Glück. Ich habe lange nicht mehr von unserer PV-Anlage erzählt. War auch nicht nötig, denn sie erntet seit dreiviertel Jahren klaglos vor sich hin. Besser mal auf Holz klopfen. Recht unerwartet kam, wie jedes Jahr, das Jahresende und damit einher geht die Zählerstandsübermittlung. Dazu erhalte ich eine Karte und dann kann ich entscheiden, ob ich die ausfülle und postalisch sende, das Ganze über das Online-Portal erledige oder stattdessen dort anrufe. Was mich dabei schon vorletztes Jahr genervt hat, den Verbrauch, sprich den Netzbezug, konnte ich eintragen, unsere Einspeiseleistung allerdings nicht, denn dafür gab's kein Feld. Ende 2023 habe ich aus diesem Grund angerufen und die Zählerstände übermittelt, denn die Dame am anderen Ende der Leitung sagte mir, sie könne die Einspeisung weiterleiten. Dabei ließ ich es bewenden. Im November 2024 erhielt ich erneut die jährliche Aufforderung und übermittelte den Verbrauch. Mit der Einspeisung stand ich allerdings vor demselben Problem, weshalb ich mir vornahm, dieses Problem direkt im neuen Jahr zu beseitigen, denn glücklicherweise hatte ich noch die ersten zwei Arbeitstage frei. Aus diesem Grund schnappte ich mir den Telefonhörer und rief meinen Stromlieferanten an. Nach 15 Minuten Warteschleife bekam ich tatsächlich eine Mitarbeiterin an die Strippe, die mir aber nicht wirklich helfen konnte, weil der Stromlieferant nur fürs Liefern und diesbezügliche Abrechnungen zuständig ist. Allerdings bekam ich einen wichtigen Hinweis, nämlich dass für die Einspeiserei eine Netzgesellschaft zuständig sei. Als ich nach dem Auflegen die URL dieser Netzgesellschaft eingetippt hatte, öffnete sich die entsprechende Seite, die mir auch einen Link zur Erfassung des Einspeisezählerstands offerierte. Blöd nur, das Formular benötigte nicht nur eine mir nicht bekannte Kundennummer, sondern wies auch die Zählernummer als unbekannt aus. Hä? Wieso kennen die meinen Zähler nicht? Doch ein Jahr vorher schon hätte doch eine Dame irgendwelche Daten übermitteln sollen, wollen, können. Irgendwas stimmt da nicht. Deshalb wählte ich die Kontaktnummer und erhielt nach weiteren 20 Minuten Warteschleife einen Mitarbeiter ans Telefon. Dieser stellte sich als kompetent heraus und sichtete die vorliegenden Unterlagen. Stellt sich raus, es fehlt der Einbaubericht des Zählers. Somit wurde uns nie die Begrüßungsnachricht zugestellt, weshalb wir auch keine Kundennummer erhalten haben. Fun Fact: Zudem keine Vergütung für den seit Inbetriebnahme der Anlage eingespeisten Strom. Tja nun, ich dachte immer, das würde verrechnet, aber Puppeschmatzen, dem ist nicht so. Das Ende vom Lied: Die werden sich kümmern, ich erhalte zeitnah Post, dann werde ich hoffentlich den Zählerstand übermitteln können und erhalte rückwirkend die ausstehende Vergütung. Das zum Thema Digitalisierung Deutschland. Eine Online-Adresse beim jeweiligen Stromlieferanten zur Übermittlung beider Zählerstände wäre ja auch zu einfach. Zum Glück muss ich den ganzen Scheiß nicht noch per Fax übermitteln. Neues aus Geocaching. Geocaching hat es mal wieder in die Schlagzeilen geschafft. Diesmal erneut in Rüsselsheim, was die Frankfurter Rundschau zum Anlass nahm, am 3.1.2025 darüber zu berichten. Angeblich hatten Geocacher im Rahmen dieses Spiels illegal Feuerlöscher im Rüsselsheimer Wald angebracht. Dazu nutzten sie Bäume oder Pfosten. Zitat: Daran befestigten sie dann sogenannte Geocaching-Punkte, die per Handy über Koordinaten gefunden werden können. Die Stadt Rüsselsheim, Kreis Groß-Gerau, äußerte an diesem Verhalten Kritik und appellierte an alle WaldliebhaberInnen, sich verantwortungsvoll zu verhalten. Geocaching-Begeisterte könnten gern einen Antrag stellen, damit mögliche Punkte sicher und im Sinne des Natur- und Wildschutzes versteckt und genutzt werden können. Dies allerdings erst nach Beendigung der Sonderlage wegen der afrikanischen Schweinepest, weil es derzeit verboten sei, den Wald abseits der Wege zu betreten. Zumal das Betreten des Waldes durch die Schäden im Wald generell in Teilen lebensgefährlich sei. Zitat: Die Bäume sind durch Wind, Trockenheit und Käferbefall geschädigt und Äste können jederzeit herunterbrechen. Auch würden die Tiere gestört. Tja nun, gut gemeint ist nicht immer gut gemacht oder mit Dieters Worten gesagt, wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten. Oder die Presse, Drucker-Strich. Wer kennt sie nicht, die Geocaching-Punkte, jene punktförmigen Geocaching-Dingsies in unterschiedlichsten Größen und Farben? Leider teilte man nicht mit, ob sie an die Feuerlöscher getaped, geklebt, geschraubt, geschweißt, gelötet oder genagelt wurden. Auch nicht, wodurch die Tiere konkret gestört würden. Durch die herunterbrechenden Äste oder die von ihnen erschlagenen oder verletzten WegverlasserInnen, deren Schreie oder Röcheln gegebenenfalls das Wild beunruhigt? Und sind diese Geocaching-Punkte nur mittels Handy findbar oder kann dazu auch ein GPS-Receiver verwendet werden? Nee, Scherz beiseite. Selbstverständlich ist obiges Verhalten der Owner nicht okay, zumal sie mutmaßlich keine Erlaubnis eingeholt hatten und von einer Duldung nicht ausgegangen werden konnte. Dennoch, wie lange muss man heutzutage suchen, um jemanden zu finden, der oder die so wenig Plan von Geocaching hat, damit eine Zeitung solch einen Mumpitz schreibt? Zumal die Stadt es ja schon im November 2023 mit einem ähnlichen Appell in die Konserve 162 geschafft hat. Bleiben wir kurz beim Thema Geocaching. Wie bereits erzählt, wurden neulich zwei Dosen im Abstand von wenigen hundert Metern gelegt. Eine GC-Only und eine OC-Only. Beide könnten quasi als Drive-In gesucht werden, doch tatsächlich ist das Interesse an der OC-Dose eher gering. Der GC-Cache ist, Stand 8.1.25, mit 6:1 gelockten Funden klar in Führung. Warum ist das so? Wird überwiegend die Geocaching-App verwendet? Lassen sich die CGO-nutzenden OC-Caches nicht anzeigen oder haben gar keinen Account? Oder lohnen sich die wenigen Schritte respektive der Zeitaufwand nicht, einen Cache zu suchen, für den es keinen Punkt gibt? Fragen über Fragen, die keine Antwort harren, denn es gibt wahrhaft Wichtigeres. Geocaching ist schließlich nur ein Spiel für die ganze Familie, obgleich schon unzählige Familien daran zerbrachen. Aber das ist eine andere Geschichte. Kommen wir kurz zum oberbergischen Wetter. Nach einem kurzen warmnassen Abschnitt ist es wieder kühlnass. Vereinzelt kann es schneien, stellenweise nur schauerhaft. Und mit dieser Bombenprognose endet Konservenradio Dosenhausen Konserve 211 vom 9.01.2025. Erneut kürzer, als wer hätte es gedacht. Ich danke fürs Zuhören, bleib gesund und mir gewogen. Thank you. Ja, du verregelst schon wieder Silvester.